Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stefan, auch bekannt als Extra Tobi, und jetzt unterhalte ich mich mit dem Piratenschlumpf. Du bist schuld, du hast alles falsch gezählt. Ja, ich bin ja gar nicht schuld, ich war ja nur stellvertretender Fahrleiter auf der HV Pampa. Ja, es geht also um Folgendes, das wir es dann auch mal eben transparent im Podcast gestalten. Es hat Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung gegeben, die aber eher undramatisch sind. Nichtsdestotrotz wollen wir das erwähnen. Wir hatten ursprünglich 32 Listenkandidaten, jetzt haben wir nur noch 28. Und wie konnte das denn passieren? Warum ist das so? Ja, also erstmal. Und vor allem, welche Folgen hat das? Fangen wir vorne an. Ich habe ja gesagt, ich bin nicht schuld, natürlich. Du bist ein Stellvertreter, ne? Nein, natürlich. Ja, aber der, mit dem ich den Podcast mache, der ist schuld, Martin. Ja, ich bin da genauso schuld, wie der Michel auch mit Schuld hat und wie dieses eine Team Schuld hat, was halt bei der Auszählung, wie soll man sagen, nicht so gearbeitet hat, wie sie hätten arbeiten müssen. Gut. Ja, also es sind menschliche Fehler, die einfach passieren. Es sind 25 Stimmzettel an einer Stelle nicht richtig ausgezählt worden oder nicht richtig eingetragen worden in das Auswertungssheet. Und das führte dazu, dass halt zu wenige von diesen Nullstimmen, von diesen Ablehnungsstimmen in die Rechnung eingeflossen sind. Mhm. Dementsprechend bei den vier Leuten, die unten rausgefallen sind, war es halt vorher so, dass sie halt knapp mehr Zustimmung als Ablehnung hatten. Und nach Definition ist es so, dass wer mehr Ablehnung hat als Zustimmung, fliegt auf jeden Fall raus, egal genau, in welcher Reihenfolge. Genau. Es gab diese Abwahloption auf der AV Pampa im zweiten Wahlgang nach der Befragung. Mhm. Und genau bei diesen Vieren ist es halt so, dass bei diesen 25 Wahlzetteln, da ist relativ viele Nullen waren dabei, die sind noch dazugekommen und dadurch ist jetzt rausgeflogen. Ist natürlich menschlich immer ein bisschen schade. Ist traurig, gerade für die Vier. Das sind allerdings vier, die auch sowieso, ich glaube, ab Platz 28 unten dabei waren oder ab Platz 27. Die Reihenfolge an sich hat sich nicht verändert. Ist unverändert, weil der Durchschnitt, die Nullen fließen ja in den Durchschnitt nicht wirklich ein. Eine Person hat ja auch schon zurückgezogen. Richtig. Also die Reihenfolge und im Wesentlichen auch der Score ist, glaube ich, bei allen ziemlich gleich geblieben. Aber wir haben diese Regel mit der Abwahl gehabt und nur weil wir 25 Zettel nicht richtig gezählt haben oder die nicht richtig eingetragen wurden, können wir ja jetzt nicht die 32 Leute weiterkommen lassen. Nee, das müssen wir schon an die Regeln halten und wir müssen natürlich auch dazu stehen und sagen. Das Schöne, dass es ja, ich meine, es ist ja aufgefallen. Das heißt also, ihr habt ein System, ihr habt irgendeine Quersumme gebildet und habt gesagt, da stimmt was nicht, sonst wäre es ja gar nicht aufgefallen. Das stimmt, das ist auch einer der Vorteile. Also das ganze Auszählverfahren hatten wir relativ kurzfristig entwickelt, weil wir am Samstagabend gemerkt hatten, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch, 12:30 waren wir fertig? Ja. Das hat ziemlich lang gedauert. Gesehen, ja. Und die halbe Nacht lag ich wach und dachte mir, das schaffen wir am nächsten Tag so nicht. Mit dem normalen Striche machen, zusammenrechnen, die einzelnen Teams addieren, das kommen wir nie hin bei einer Bewertungswahl mit 0 bis 9. Und dann haben wir am Sonntag, Michelle und ich, diese Idee entwickelt, dass einfach wir jeden Wahlzettel einzeln in einem Excel-Sheet erfassen. Und die gesamte Auswertung hinterher ist ziemlich einfach. Das kriegt man mit billigen Formeln hin. Also nicht mit Makroprogrammierung, sondern einfach mit billigen Formeln. Mhm. Das Zusammenfügen geht sehr schnell. Und deshalb hatten wir auch kurz ein paar Minuten, nachdem das letzte Team fertig war, hatten wir das Ergebnis. Okay. Und, das kommt nämlich auch noch on top, was du ja eben angesprochen hast, Tobi, man kann es natürlich hinterher wunderbar überprüfen, weil wir jeden Zettel da drin haben. Ich kann also gucken, haben die von den 42 Kandidaten auf 42 Zahlen eingetragen. Ja. Ich kann alles nachchecken. Und insofern, für diejenigen, die jetzt meckern wollen, oh, wie kann das passieren, die Böden, ich habe es allerdings nicht gehört, dass sich jemand so beschwert hätte, aber wenn sich einer beschweren sollte, die böse Wahlleitung hat ja einen Fehler gemacht, ja, entscheidend ist ja, selbst wenn ein Fehler gemacht wird, dass er zum einen auffällt und zum zweiten korrigiert wird. Das habt ihr alles hingekriegt, also du darfst Pirat bleiben, Martin. Ich danke dir fürs Gespräch. Ja, das ging jetzt schnell. Eigentlich wollte ich ja noch mehr sagen. Ja, aber ich will noch gerne Tschüss haben. Willst du noch was erzählen? Ja. Warte, Sie haben ja keine Sendezeit, das ist das Schöne. Ja, mach ich mal. Mach mal weiter. Das geht die ganze Zeit weiter. Ach so. Ich schneide das dann raus, ja? Ja, das schneide das lieber raus. Bestimmt, ja. Ja, das weitere Schöne an der Sache ist ja, Michelle hat in seinem Blog ja auch die kompletten Auszählzettel alle veröffentlicht. Ich glaube, man kann sich da so eine ODS runterladen. Da sind alle Ergebnisse drin. Man kann alle einzeln nachvollziehen. Ja. Wir hatten es auch eigentlich sehr schnell gemerkt. Also ich hatte, glaube ich, am Montag oder Dienstag nach der AV Pampa das nachgerechnet und dachte auf einmal so, huch, hab dann den Fehler gefunden das gesehen und habe mich auch mit Michel besprochen, der unabhängig von mir übrigens zu dem gleichen Ergebnis gekommen ist oder dem das auch zugetragen wurde. Und wir haben halt auch gemeinsam dann überlegt, wie es weitergeht. Und an so einem Fall muss man natürlich erstmal neu zählen und gucken, wo ist der Fehler, wer hat was falsch gemacht, wie sieht's aus. Dann war Michel krank. Natürlich mussten wir den Landesvorstand informieren, was auch sofort passiert ist. Ne? Man kann ja die Landesliste noch nicht rausschicken in so einem Moment. Ich würde ja sagen, alles richtig gemacht. Ja, ich denke schon, ich hoffe mal. Nein, man muss es halt korrigieren. So, in dem Moment, wo wir da keinen Skandal, Martin. Also. Verdammt, kannst du nicht an die Bildseite schicken. Ah, ja, kein Kompromat, ja. Und als es dann fertig war, ich meine, Michel war halt auch krank, den hatte die Grippe erwischt, ja, dann haben wir erstmal die vier Leute informiert, beziehungsweise er hat das gemacht. Okay, das ist natürlich keine so schöne Aufgabe. Nein, aber das muss man ja machen. Und dann macht man das auch nicht über Twitter sofort, sondern man ruft die Leute an und spricht mit denen. So ist es passiert. Ja, und dann war man soweit und konnten das dann auch raushauen. Und muss man halt dazu stehen in so einem Moment. Mhm. Ich glaube, dass sich mal verzählt wird bei einer Wahl oder so. Das ist durchaus im menschlichen Rahmen. Passiert, ja. Und wir haben daraus viel gelernt. Also das Sheet ist deutlich verbessert. Da sind jetzt tausend von Prüfsummen drin. Und geschützte Felder und Tod und Teufel, also... Also wenn man das Wahlverfahren so nochmal anwenden will, dann könnte man das nochmal sehr leicht benutzen. Ja, ich unterscheide gerne zwischen dem Wahlverfahren und dem Auswertungsverfahren. Also das Wahlverfahren mit der Bewertungswahl 0 bis 9 oder wie auch immer. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist hinten, wie ich die Auszählung mache. Das heißt, wir könnten das auch an ein neues Wahlverfahren adaptieren. Ja, einfach alle Wahlzettel zu erfassen und am Ende... Über liebe Piraten, zu addieren, liebe Piraten, das geht. Ich schlage hiermit den Piratenschlumpf für das nächste Wahlleiterteam vor. Ja, Auszählungsteam vielleicht. Okay, Martin. Ja, nee, also das geht. Man kann das auch für eine ganz normale Akzeptanzwahl verwerten. Geht. Ich habe darüber auch was auf meiner Wiki-Seite geschrieben. Darf ich dafür Werbung machen? Ja, mach das doch. Ja, gut. Ich gebe dir dann meine Kontonummer gleich, ja. Ja, machen wir gleich unter der Hand. Ja. Mit dem Kompromatkoffer. Ja, gut. Wiki Benutzer Doppelpunkt Piratenschlumpf und dann steht es unten irgendwo verlinkt. Da habe ich. Piratenschlumpf, ein großes P, ist ja immer die Frage. Spielt ja eine Rolle, die große und Kleinschreibung? Ich glaube, es spielt eine Rolle. Du weißt es jetzt nicht. Großes P. Hm. Wenn nicht, versuch ein kleines. Ja, also Wiki Doppelpunkt Piratenschlumpf. Schon, ja. Ja. Es gibt ja auch noch solche Suchmaschinen, wie heißen die nochmal? Oh. Suchmaschinen. Fireball. Gut, so komm. Alles klar, tschüss. Martin, ich danke dir. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.